steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. Ungefähr so. Ich schlafe nicht mehr. Ich esse nicht mehr. Vergessen. Abwickeln. Es war immer eine Nacht, in der saßen zwei Freunde in einer einsamen Bar. Und die Schatten ihrer Hüte waren wie schwarze Maulwurfshügel auf einer Wiese mit frisch gefallenem Schnee. Die Wimpern, die Nägel. Vergessen. Die Trennung von einem geliebten Menschen hinzunehmen hieße, seine Vollkommenheit zu leugnen. Irgendwann ist es einfach soweit, Angelo. Dann brüllt man die wahre Liebe hinaus. Oh, ich habe gebrüllt. Weiß Gott. Verzeihen. Ein Wort dringt da an mein Ohr. Folgen Sie dem Rat einer erfahrenen Barfrau, verzeihen Sie ihr. Und die nächste Runde geht auf Kosten des Hauses. Mich beschäftigt nur noch eine Frage. Wer? Wer ist der Schweinehund? Die Leidenschaft des Geschichtenerzählers ähnelt der Leidenschaft des hoffnungslos Liebenden. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort. Lieber Angelo, sehr gern würde ich jetzt etwas für dich tun. Du musst dir meine Hände vorstellen. Bei der Zwischenlandung in London habe ich einen Liter chinesisches Schlangenöl gekauft. Flieg her, sofort. Das Hotel liegt sehr einsam und scheint gut geeignet für alle Sünden. Heute Morgen war mir, als bellten schon die Seehunde auf dem Meer meinen Namen. Wieso nennst du Pat Antinea? Weil jeder zwei Namen hat. Den Taufnamen und den, der ihm von einem Engel auf die Stirn geschrieben wird, im Augenblick der Geburt. Unsichtbar für alle. Außer für den einen, dessen Liebe groß genug ist, das Unsichtbare zu lesen. Entschuldigung. Dein Hang zur Romantik, Fritz, trägt schon Züge der Verzweiflung. Und wenn du alle Erzengel bemühst, Pat ist weg, aus, vorbei. Und dieser Idiotenengel? Bitte? Auf meiner Stirn. Wir hören. Adam. Adam? Ja, Adam. Ein Engel mit Galgenhumor. Irgendwie tröstlich. Gnädige Frau, Ihr Freund muss Legastheniker sein. Trotzdem, ich muss gestehen, ich fühlte mich auf wundersame Weise berührt, als er hier vor einem Jahr in einer Nacht wie dieser hereinkam, mich lange anschaute und leise Adam zu mir sagte. Pat? Bin beschäftigt. War das in Limoges oder in Cordoba? Was war was in Cordoba? Als der Drachenflieger in dem Apfelbaum notlanden musste, unter dem wir unserer mittäglichen Lieblingsbeschäftigung nachgingen. Mittägliche Lieblingsbeschäftigung? Und plötzlich rief eine Stimme von oben. Schon wieder eine Gespensterbeschwörung. Was uns betrifft, mein Lieber, redest du zu viel im Imperfekt. Vergessen. Alles vergessen. Unsere blauen Stunden zwischen 1 und 3. Unmöglich, ihre Brust zu küssen. Unmöglich, ihre Kniekehlen zu küssen. Nie wieder möglich. Achtung, ich komme! Nicht aufhören! Hey, ihr da unten, haut ab! Du riskierst dein Ohr, wenn du jetzt aufhörst. Cabrone, Huercos, Idiota, verschwindet, haut ab, das ist mein Garten. Zwei Freunde, im Morgengrauen, in Betrachtung der Schiffe am Hafen. Ein Hagelschauer glänzender roter Äpfel trieb uns aus dem Schatten hinaus in die brüllende Mittagshitze. Eine Woche lang wusste ich nicht, wie ich liegen oder sitzen sollte. Und Sie? Beschirmt. Auf natürliche Art. Wie langweilig. Ich war noch im Zimmer, als sie mich rief. Ihre klare Stimme. Und ich antwortete nicht gleich. Ich war noch mit den neuen Urlaubskatalogen beschäftigt. Ihre Stimme klang irgendwie atemlos. Später erinnerte ich mich. Sie sagte, liegen eigentlich die Hebriden näher bei Irland oder bei Schottland? Auf den Tonga-Inseln versuchte der erste englische Missionar, einem polynesischen König, die Prinzipien der Ehe zu erklären. Treue und Monogamie bis zum Tod. Seine Erklärungen gingen im brüllenden Gelächter des Hofstaats unter. Man müsse Schlimmes von den Weisen befürchten, sagte der König, wenn sie sich schon in den einfachsten Dingen wieder natürlich verhielten. Mit diesen meinen Händen werde ich sie strafen, beide. Es soll niemand eine Strafe verhängen, zu deren Durchführung er nicht genügend Macht und Ansehen besitzt. Ich muss hin. Wann geht das nächste Schiff zu den Hebriden? Ich erwähnte eben das Wort wieder natürlich, Fritz. Kommst du mit? Du bist wahnsinnig. Was soll ich auf den Hebriden? Gestern, als der Schmerz der Trennung wieder einmal übermächtig zu werden drohte, warf ich das Orakel. Es kam das Zeichen des Durchbeißens. Es stellt einen geöffneten Mund dar, zwischen dessen Zähnen ein Hindernis ist. Daher lassen sich die Lippen nicht vereinigen. Um eine Vereinigung herbeizuführen, bedarf es des energischen Durchbeißens des Hindernisses. Es ist, als ob man durch weiches Fleisch beißt, sagt das Orakel. Aber man trifft auf einen harten Sünder. Wird sehr wehtun. Denk an deine Jacketkronen, Fritz. Ich liebe. Also bin ich wahnsinnig. Idiotisches Delirium. Wem läufst du hinterher? Einem Produkt der Nachträglichkeit. Enthalten eines Tages Gewöhnung oder allzu große Vertrautheit, dem Subjekt die Bestätigung vor, dass es begehrenswert sei, wendet sich die Aufmerksamkeit des Subjekts dem Neuen, nicht Gewohnten zu, das bereitsteht, den entbehrten Beweis der eigenen Unwiderstehlichkeit zu liefern. Der Verführer. Ein Monolog des klassischen Fachs. Ich würde es so nennen. Sehen und wieder verlieren sind fast eins. Zwei Wimpernschläge. Dazwischen das Besitzen. Sehr flüchtig, aber unverzichtbar. Dabei ist die Befriedigung des Betrügers eine doppelte. Nicht nur die Aufmerksamkeit des auserwählten Subjekts gewonnen zu haben, sondern sich auch der ängstlichen Aufmerksamkeit des Gehörnten sicher zu sein. Als Subjekte meiner Leidenschaft bevorzuge ich die Frauen oder Geliebten von guten Freunden. Hier wartet eine dritte Befriedigung. Die Verschwörung. Wohlgemerkt, die nicht aufgedeckte. Der Genuss ist ungeheuer. Die Ahnungslosigkeit des Gehörnten, des Doppeltgehörnten, durch seine eigene Frau oder Geliebte und mich, seinen besten Freund, ist ein Potenzmittel von universalen Ausmaßen. Der so Betrogene macht die schmerzhafte Erfahrung, dass Eifersucht immer eine Gleichung mit zwei Unbekannten ist. Er muss auf zwei Personen gleichzeitig eifersüchtig sein. Auf den, den er liebt und den, der ihm vorgezogen wird. Das zehrt aus. Das fällt ihn am Ende wie einen ausgehöhlten Baum. Der Zusammenbruch des Hausherrn ist Höhepunkt und Reinigung zugleich. Das eigentliche Subjekt, für dessen Eroberung ich weder Mühe noch Kosten gescheut habe, verliert danach naturgemäß etwas an Anziehungskraft. Die einmal geweckte Leidenschaft wieder zu beenden, ist manchmal nicht einfach. Gelingt aber immer. Den Unterschied zwischen Begierde und miteinander leben wollen hat am Ende noch jede begriffen. Übrigens widerspreche ich niemals dem häufig zitierten Satz, in einer intakten Beziehung habe ein Eindringling keine Chance. Selbsttäuschung ist auch ein Trost. Und den Trost dürfen Sie gern behalten, wenn ich fertig bin. viele Menschen, zu viele Stimmen, zu viel Wein. Hinaus in den Garten. Jemand trat aus dem Schatten der Bäume ins Licht. Ein Gesicht unter Lampionketten. Offen, aufmerksam, lächelnd. Der eine Augenblick. Beide geflüchtet. Nicht nachdenken. Sei kopflos. Der eine Augenblick. Für immer. Was ist los? Du siehst blass aus, mager. Keine Haut mehr. Hautlos. Dreh dich. Iss was! Du musst was essen! Ich muss was essen. Ich muss noch mal weg. Kann später werden. Nicht atmen. Jetzt. Der eine Augenblick. Halb fünf. Ich habe von einem großen schwarzen Hund geträumt. Bleib. Nicht bewegen. Ahnt er schon was? Lieber Angelo, von nun an will ich nichts anderes sein als ein Gefäß voll reizbarer Substanz, das allen Angsthasen eines Tages um die Ohren fliegt. Die Hybriden? Näher bei Schottland. Glaub ich. Keine Meeresstille und glückliche Überfahrt, dafür ein Gespräch über den Nervus Sympathicus. Pardon, ist der Platz noch frei? Bitte. Auf dem Weg in die Schiffsbar wollte ich eben einen Blick aufs Barometer werfen, musste aber zu meinem Bedauern feststellen, dass ein Matrose gerade dabei war, es zu verhängen. Die Rettungsboote sind in einem leidlichen Zustand. Wenigstens die zwei, die an Bord sind. Darf ich mir vorstellen, Dr. Stark Ebeling aus Wien. Angenehm. Fritz Engels. Tür zu! Herr Engels, die Farbe Ihres Cocktails hat etwas entschieden Abgründiges. Eine Art Sepia-Blau, der Farbe dieses Ozeans nicht unähnlich. He? Blauer Engel. Na ja, vielleicht ließe sich der Abenteurer in mir zu einem ähnlichen Getränk verleiten. Sekt mit etwas Blausäure, sehr erfrischend. George, two Blue Angels, please, for the Mr. Engels and me. Danke. Sie sind da? Psychologie und Neurologie, ja? Das ist komisch. Finde ich bisweilen auch. Tür zu! Gerade als Sie hereinkam, dachte ich daran, ob es wohl eine Entsprechung oder innere Verwandtschaft gebe zwischen dem Aufruhr der Elemente und meinem Gemütszustand. Two Blue Angels, Dr. Stark Evelyn. Thank you, George. Ja, aber sicher gibt es eine Verwandtschaft. Was bin ich denn als Psychologe anderes als eine Art Unwetterexperte des menschlichen Gemüts? Wissen Sie, woher der Stuart stammt? George von den Tongas, glaube ich. Das ist angeblich ein Nachkomme eines polynesischen Königs. Sagt er, ein Prosit. Ich liebe das Toben der außer Rand und Band geratenen Natur. Sind Sie, Herr Engels, der Verwüstung des Äußeren folgt stets auch eine Demolierung des Inneren. Was draußen kaputt ist, kann innen nicht heil sein. Oder vice versa. Na, das ist sozusagen der erste Lehrsatz meines Fachs. You are damn right, Doctor. We are getting out of control. Completely gaga. Ja, ganz recht, George. Auch von den Tongas wird nicht viel übrig bleiben. Ja, nimm mal dieses nette kleine Orkantief vor der Salontür. Was läge näher, es als Verwirrung zu nehmen? Von Windstärken gleichermaßen wie von Leidenschaft. Warum schauen Sie mich so durchdringend an? Oh, das ist ja nur ein beruflicher Defekt. Sehen Sie, mein Lieber, das Verhältnis von Sexualität und Erotik ist ja beim Mann in der Regel anders als beim Weibe. Auf einer Gleichheit auf diesem Gebiet zu beharren, heißt die Augen vor dem zu verschließen, was sich die Natur an Möglichkeiten hat einfallen lassen. Ich bin in einer Lage, wo mich nichts tröstet. Allein die Tatsache, dass ein schwankender und zeitlich doch recht begrenzter Zustand wie die männliche Potenz beim Weibe so weder besteht noch ihr erstrebenswert scheint, spricht für einen Gegensatz, wie er größer nicht sein könnte. Ich wusste es immer. Die Wissenschaft ist nichts anderes als eine Quelle fortgesetzter, grausamer Listen. Verursacht durch eine Lähmung der dem Nervus sympathicus entspringenden Herznerven und folgender Erweiterung der Herzarterien und dadurch stärkeren Dehnung der Herzganglien, welche dem Ducti ejaculatorii vorauszugeben pflegten, tritt das Wollustgefühl beim Manne gewöhnlich früher auf, schwillt Antiductum ejaculatorium lawinenartig an und schwindet post ejaculationem allerdings auf recht rasche und zunächst nicht reversible Weise. Are you talking about my cock, Doctor? My sweet little big John, my Robotopper. Ich warne Sie, Doktor. Nicht einmal auf dem trostlosesten Punkt dieses wüsten Ozeans werde ich dulden, dass Sie die Liebe auseinandernehmen wie der Gerichtsmediziner einen Leichnam. Aber lieber Freund, nehmen Sie die Sache nicht gar so persönlich. Die Fackel der Wissenschaft brennt kühl und leidenschaftslos. Als ich die Funktion des Nervus sympathicus davor All passengers are kindly requested to proceed immediately to the lifeboats on deck. This is not an exercise. I repeat, this is not an exercise. Two more for the road. Jeremy? Fading. Schmerzliche Prüfung, bei der das geliebte Wesen sich jeder Kontaktaufnahme entzieht. Zunächst aber, ein Telegramm erreicht das Strandhotel The Flying Dutchman. Liebe Pat, Weekend leider unmöglich. Stop. Sei nicht kopflos. Stop. Fritz ist außer Kontrolle und schon auf dem Weg. Angelo. Bastard, stop. Verfallsdatum Schlangenöl, nächstes Wochenende. Stop. Gestern soll hier in der Nähe eine Fähre gesunken sein. Pat. George? Ja, Mr. Engels? Ich glaube, ich bin im Himmel. In Sky, Mr. Engels. Im Himmel darfst du Fritz zu mir sagen. Danke, Fritz. Aber wir sind in Sky. Sag ich ja. Sky mit einem E hinter dem Y, die größte der Hebrideninseln. Hier wollte ich hin. Sind wir so lange geschwommen? Ich, Fritz. Ich? Die Leine deiner Rettungsweste zwischen den Zähnen. Und der Doktor? Ich sah ihn zuletzt gestern Mittag. Festgeklammert an die Schiffsbar wie Kapitän Ahab an seinen Wal. Sein Schicksal hat ihn ereilt. Ein fliegender Holländer der Gemütswissenschaft. Sieht das Gemäuer da vorn wie ein Hotel aus? Die Passagierliste hängt aus. Man müsste hingehen. Die Seehunde sind sehr unruhig heute Morgen. Verzweiflung? Was soll ich damit? Bin allein. Der eine ersoffen, der andere ängstlich geworden. Sei kopflos, hier ist das duftende Öl, hier sind meine Hände, hier ist der Ledergürtel. Dreh dich, nicht bewegen. Jeder ist damit beschäftigt, die Liebesgeschichte des anderen zu schreiben. Glück ist, sich in Ruhe zu lassen. Ein schönes Endziel, lieben aus der Entfernung. Schon ein Wochenende kann so lang sein. Und dann auf einer Insel. Doppelter Schrecken. Woher diese Sucht nach Nähe? Ankuscheln, ständiger Gesellschaft. Megalopolis-Syndrom. Diese Barfrau namens Adam muss unbedingt in die Wiedervorlage. Herein! Nun, also... Ich... Weiter, kaltes Gespenst. Hast du einen Föhn? Der Orkan hat die Stromleitung zerfetzt. 10 Stunden in der Nordsee geschwommen. Keinen trockenen Faden mehr am Leib und nicht mal einen Föhn, um die Haare zu trocknen. Ja, das Schicksal meint es selten gut mit Überlebenden. Wenigstens einen Whisky. Gespenster trinken Tau. Soll ich dir hier auf der Stelle beweisen, wie lebendig ich noch bin? Bitte keine Drohungen. Ich wusste es immer, die Liebe beschreiben zu wollen, heißt einen langsamen Tod beschreiben. Sehr kurzer Monolog eines unheilbar romantischen Gespenstes. Mama, ich sterbe. Und ich muss nachdenken. Kann ich mir vorstellen, mit einem Gespenst zu leben? Mit dem Namen Es war einmal? Sie gab keine Antwort. Warum gab sie keine Antwort? Weil nichts und niemand so tot ist wie ein abgelegter Liebhaber. Mein Kopf findet ein ganzer Aufmarsch von Ansprachen und Verteidigungsreden statt. Ich bin mir selbst mein eigenes Theater. Und wenn ich mich vor einem Spiegel weinen sehe, weine ich umso schöner. Nothing serious. You gotta love sick blues, man. Ich glaube, mir fliegt das Auge weg. Der Erlkönig. Auf einem Shetland-Pony. Ja, grüße Gott, die Herren. Wie war die Überfahrt? Etwas salzig, Doc. Hätten Sie einen nicht ans Beisel klammern können? Massiv Hickory-Eiche, das geht nicht unter. Und? Kaum angekommen und unterwegs zu einem Hausbesuch? Analysiert wird, ob Schiffbruch oder nicht. Zum Patienten taugt jeder halbwegs intelligente Seehund. Von daher, mein Lieber, können Sie mich auch auf dem Polareis absetzen. Ich bin nicht wählerisch. Bis später, meine Herren. Na? Komm los, Sigmund. Traban. Ich muss verrückt sein. Was bringt Sie auf diese Idee? Nichts Besonderes. Nur, dass mich immer die scharf machen, die mich nicht lieben. Unser Bewusstsein ist eine winzige Nussschale auf dem ungeheuren Ozean des Unbewussten. Entspannen Sie sich. Wir haben es eigentlich fertig gebracht, einen Schiffsuntergang mit einer so toll gebügelten Krawatte zu überstehen. Ach, meine Krawatte. Sie sind an meiner Krawatte interessiert. An Krawatten im Allgemeinen? Dieser Mann, von dem ich Ihnen erzählte, der sich nicht mehr sehen lässt, bat mich einmal, etwas mit seiner Krawatte zu tun. Erzählen's nur, gnädige Frau. Verschweigen Sie nichts. Es war ein Lederschlips. Echt französisches Chevrolet-Leder. Indigo-blau. Ja? Er bat mich, und zwar gleich beim ersten Mal, diesen Schlips. Ja? Mir war, als hätte ich draußen am Strand etwas gehört. Das ist ein liebes, tolle Meeressäuger. Die Klippen sind ja voll davon. Was nun bat Sie, dieser Mensch mit seiner Krawatte zu tun? Er bat mich. Nein, er bettelte sogar darum. Nun? Seinen Schlips aus Chevrolet-Leder aufzuessen. Einfach so? Nein. In Carpaccio ähnliche feine Streifen geschnitten und gebeizt in einer Marinade aus Rotweinessig, Rosmarin und schwarzem Pfeffer. Er selbst richtete ihn an und trug ihn mir auf. Nur das Etikett hatte er vorher entfernt. Freilich. Sagen Sie, gnädige Frau, verhielt sich dieser Mensch während des Verzehrs seines ziegenledernen Binders in irgendeiner Weise auffällig? Nein. Wenn man davon absieht, dass sein Benehmen etwas durchaus Feierliches hatte. Wie ein Ober in einem guten Restaurant. Könnte man auch sagen, etwas Andächtiges. Durchaus. Vor dem Servieren legte er die Matthäus-Passion auf. Donnerwetter, das ist fesch. Mir hat's auch gut gefallen. Dieser Mensch verfügt offensichtlich über geradezu unschicklich verfeinerte Genussnerven. Stammt vermutlich aus einem religiösen Elternhaus. Er erzählte einmal, sein Vater sei Organist gewesen. Sagen Sie, gnädige Frau, Sie könnten mir nicht vielleicht die Adresse dieses Herrn geben? Zu wissenschaftlichen Zwecken. Ich werde nicht viel verlangen. Nur, dass ich mir hier vor Ihrer Theke das Herz aus dem Leib reißen darf. Darf ich Sie bitten, die Eiszange zu benutzen? Das gibt so schön grausige Narben. Deine Amethystaugen, liebes Mädchen, sind eine Unordnung der Natur, auf die mein Nervensystem nicht vorbereitet ist. Ist das so schlimm? Ich ertappe mich bei dem Wunsch, wieder in die Kirche zu gehen, Kerzen zu stiften, Gelübde abzulegen. Was ist? Möchtest du ihn sehen, den kleinen beweglichen Muskel hier drin? Aufstehen, um zu lieben, atmen, um zu lieben, so war's gedacht, meine Liebesinsel. Und jetzt alles fest in der Hand von schiffbrüchigen Therapeuten und heulenden Gespenstern. Ich werde vor ihrer Schwelle liegen. Ich werde die Festung so lange belagern, bis sie herauskommt und sich zum Nahkampf stellt. Crazy Man. Crazy. Das verstehst du nicht, George. Das ist Liebeskrieg. Vor eine Tür liegen? Man liebt nicht, wenn man sich nicht ab und zu zum Idioten macht. Du bestehst darauf, nur eine einzige Frau zu lieben? Tut das der Rest der Schöpfung auch? Der weiße Mann, George, trägt eine Sehnsucht in sich nach dem Unbegreiflichen. Fuck it. Auch nicht die Lösung, George. Nichts voneinander zu wissen, ist die beste Voraussetzung für eine geflügelte Nebensache, sagte sich die Großmutter meiner Großmutter und weihte die Besatzung eines englischen Segelschiffs in das Geheimnis der polynesischen Schlittenfahrt ein. Du herzloser Heide, du. Wie soll ich mich verausgaben, wenn ich vom anderen nichts weiß? Ich gehe inzwischen in die Hotelbar. Und wenn du hier vor der Tür liegen bleibst, pass auf, dass man dich nicht mit einem Neufundländer verwechselt. Die Ballade vom sprechenden Hund. Fand ihn auf meiner Schwelle, halb erstarrt vor Kälte, ein Vieh wie ein schwarzes Kalb. Der gerettete Schiffshund, sagten die Zimmermädchen. Seine Zunge, breit wie ein Waschlappen, polierte mir die Stiefel. Wenigstens ein lebendiges Wesen, sagte ich mir, das die Kunst der völligen Hingabe beherrscht. Ansonsten recht gelehrig, taufte ihn auf den Namen des Bastards. Er scheint den Namen nicht zu mögen. Brav, Angelo, brav. Auch du, eine arme, betrogene Seele. Sein Blick wurde von Tag zu Tag verständnisvoll. Ich erzählte alles, verschwieg nichts. Er antwortete, je nachdem, mit leisen Tönen des Abscheus oder Mitleids. Mit der Zeit, schien mir, wurden seine Äußerungen immer menschenähnlicher. Und eines Tages, als ich das arme, kalte Gespenst namens Fritz erwähnte, öffnete sich sein Maul und ich meinte... So gesagt, es ist, als ob man durch weiches Fleisch beißt. Aber man trifft auf einen harten Sünder. Küss mir die Pantöffelchen, schwarzer Höllenhund. Schau mal, was ich in der Hotelbibliothek gefunden habe. Kastration und Charakterbildung in der Hundezucht. Fritz, du setzt das ganze Hotel auf. Ich hatte einen Albtraum. Erzählen's nur. Verschweigen Sie nichts. Also, jemand verließ heute früh das Hotel in Begleitung eines riesigen schwarzen Vierbeines, der einen frischen Verband trug. Ein typischer Archetyp, George. Oder war es eine Paradoxie? Die Schöne und das Ungeheuer. Komm, Fritz. Die Festung ist leer. An einen kalten Ofen kann sich keiner wehren. Musik. denn? Da ist was. Draußen an der Wohnungstür. Ich höre nichts. Eine Art Scharren oder Winseln. Schmeckt nicht so zäh, wie ich dachte. Na, komm her, du Höllenvieh. Hast du Appetit auf etwas Carpaccio mit Rattengift? Abschließendes Lob der Zärtlichkeit, oder? Verblüfft sah A, dass die Kellnerin des bayerischen Restaurants, bei der er eben ein Schnitzel bestellt hatte, seinem Bekannten B, der eine Knödelsuppe bestellte, den gleichen tiefen, zärtlichen Blick zuwarf, den sie zuvor ihm bei der Bestellung geschenkt hatte. Du wirst langsam wunderlich, Angelo. Wie sollte ich den Namen Antinea wohl bellen? Entschuldige, der Schatten deines Hutes auf der Wand erinnerte mich sozusagen an einen großen schwarzen Hundekorb. Wollt ihr noch was bestellen? Wir schließen um 2. Eine gute Nacht, um Geheimnisse zu offenbaren. Ich habe bisher jeden geliebt, mit dem ich schlief. Nun, Angelo? Ich? Alles gepackt? Die Lust, Pet, möchte zwar gern unendlich sein, ist es aber leider nicht. Einmal entfacht, verausgabt sie sich irgendwie ganz von selbst. In meinem tiefsten Innern war ich ohnehin immer ein Anhänger der platonischen Zärtlichkeit. Entweder platonisch oder kopflos, du musst dich schon entscheiden. Zahnbürsten gibt's am Flughafen. Eines Tages, den ich sehnsüchtig erwarte, wird alles in mir zur Ruhe kommen. Selbst meine Begierde. Eine immerwährende festliche Andacht, das ist mein Ziel. Tut mir leid, Pat. Ah, in Bedrängnis entdeckt man die liebenden Arme der Kirche. Komm her, du. Wenn ich jetzt durch dieses weiche Fleisch an deiner Kehle beiße, weiß ich, dass ich auf einen hartgesottenen Sünder treffe. Adam? Ja, Schätzchen? 2 Uhr, Feierabend. Ja, Schätzchen. Ein Mandarin war in Liebe zu einer Hofdame entbrannt. Ich werde euch angehören, sagte sie, wenn ihr in meinem Garten unter meinem Fenster auf einem harten Schemel sitzend 100 Nächte wartend verbracht habt. In der 99. Nacht erhob sich der Mandarin, sah noch einmal zu ihrem Fenster hinauf, nahm seinen Schemel und ging langsam und nachdenklich durch den dunklen Garten davon. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, the melody haunts my reverie.